Er war immer schon ganz nah am früheren Papst Benedikt, Pater Eberhard von Gemmingen, der ehemalige Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan. Pater von Gemmingen war 2005, nachdem Benedikt gewählt war, der erste und einzige deutsche Journalist, der ihn zum Weltjugendtag in Köln befragen durfte. Und schon etliche Jahrzehnte früher war von Gemmingen 1936 auf einem Wasserschloss in Bad Rappenau geboren, nah am ehemaligen Papst. Damals lehrte Josef Ratzinger Theologie in Tübingen und von Gemmingen, der nach dem Abitur dem Jesuitenorden beitrat, war sein Student. 1980 wechselte der 1968 zum Priestergeweihte als kirchlicher Beauftragter zum ZDF, zwei Jahre später nach Rom zu Radio Vatikan, wo er sich nach eigenem Bekunden die Freiheit nahm, die Pressepolitik des Vatikans durchaus offen zu kritisieren. Insbesondere die Fülle an Papier statt kurzer, prägnanter Erklärungen der päpstlichen Botschaften. In einer Woche feiert Pater von Gemmingen seinen 80. Geburtstag. Ich kam dann eben nach St. Blasien im Jahr 1948 ins Jesuitenkolleg. Das entsprach ein bisschen der Familientradition. Aber es war im Grunde genommen schon ein ziemliches Opfer für meine Mutter. Wir hatten zwar die Landwirtschaft, die verpachtet war, und die brachte ungefähr das Gehalt eines Studienrates, so hat meine Mutter immer gesagt. Also mit 6 Kindern, das ist zwar kein Bettellohn, aber es ist auch nicht viel. Also Internat war nicht so Luxus, sondern war einfach eine Notwendigkeit. Und dort habe ich mich also vorbereitet, um Landwirt zu werden, aber wurde doch von den Jesuiten ganz positiv angesprochen. Das Wichtigste war eigentlich, dass diese Patres uns Schülern immer wieder gesagt haben, jeder von euch muss sich überlegen, was der liebe Gott mit euch im Leben will, ob er berufen ist, eventuell Priester oder Ordensmann zu werden, oder wo euer Lebensweg hingeht. Und so habe ich denn dann in den Abiturexerzitien im Jahr 1955 mich entschlossen, Jesuit zu werden. Das war für meine Mutter ein schwerer Schlag, denn sie hatte also seit dem Tod ihres Mannes, meines Vaters, darauf gewartet, dass ich endlich die Verantwortung übernehmen könnte. Und meine Schwestern haben gesagt, wer geht jetzt mit uns tanzen? Wir haben nämlich sehr viel und früh getanzt und waren überhaupt sehr vergnügt. Ja, ich habe gerade jetzt eine Fernsehsendung auch gesehen, wo Leute meines Alters sagten, im Grunde genommen waren wir damals in der Not-Nachkriegszeit viel zufriedener und glücklicher und fröhlicher als viele Jugendliche heute. Gut, dann habe ich noch ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr rumstudiert, sage ich mal, nämlich ein bisschen in München studiert und viel Fasching gefeiert, viel ausgegangen und so weiter und bin dann also eingetreten. Das heißt, im Jahr 56 Abitur, im Jahr 57 eingetreten in den Jesuitenorden. Dann kam die ewig lange Ausbildungszeit. Das heißt, bis zur Priesterweihe waren das jetzt, glaube ich, 11 oder 12 Jahre. Und dann war ich schon 32 Jahre alt, als ich geweiht wurde. Und viele meiner Altersgenossen wussten eigentlich vor ihrer Priesterweihe schon, wo sie dann eingesetzt würden als Jesuiten, während ich wusste das eigentlich nicht. Hatte kennengelernt in dem Theologiestudium in Innsbruck die Aktion 365 von Pater Leppich und habe meinem Ordensoberen gesagt, ich würde gerne bei der Aktion 365 arbeiten. Und er hat gesagt, okay, fang an. Da war ich 2 Jahre bei der Aktion 365 Fulltime. Ein Schwerpunkt der Arbeit bei der Aktion 365 war Öffentlichkeitsarbeit, wie wir das genannt haben. Es ging eigentlich in Pater Leppich darum, die frohe Botschaft des Evangeliums aus den Kirchen raus auf die Straßen zu tragen. Er war ja selber ein Straßenprediger. Und die Aktion 365 hat das zum Teil gemacht in Form von Plakaten, die also christliche oder humane Themen in die Öffentlichkeit bringen wollten. Dann gab es Aktion Federkiel, ich lächle ein bisschen, denn es ging darum, dass Pater Leppich gesagt hat, liebe Leute, ihr müsst Leserbriefe schreiben an Zeitungen und Fernsehen, ihr müsst euch zu Wort melden. Der Christ ist nicht dazu berufen, sonntags in der Kirche zu schlafen, sondern sich einzumischen in die Gestaltung dieser Welt. Damals hat auch das Engagement für die Dritte Welt begonnen und es gab die sogenannten Bruderdienste. Die Schwestern hat man damals noch vergessen. Kurz, ich wurde bei der Aktion 365 noch nicht in die Medien eingeweiht, aber in den Gang in die Öffentlichkeit. Das war vielleicht das Entscheidende und für mich wichtig einfach auf meinem Lebensweg. Nach 2 Jahren kam aus München der Ruf des Jesuitenprovinzials, ich solle doch sein Sozius werden. Das ist praktisch die rechte Hand von dem Jesuitenprovinzial für die süddeutschen Jesuiten. Ich ging dann also 1971 nach München. Da war dann auch die Olympiade und habe 4 Jahre ungefähr als Sozius des Provinzials gearbeitet, konnte nebenbei auch sehr viel weitermachen bei der Aktion 365. Vor allem viel Dritte Welt-Engagement, Öffentlichkeitsarbeit für Dritte Welt. Damals kam auch meine erste Indienfahrt, eine Studienfahrt von 14 Tagen, wo ich ein bisschen mal Dritte Welt nahe geschnuppert habe und mache dann jetzt gleich einen Sprung, denn im Jahr 78, bevor ich zum Fernsehen kam, war ich mal 3 Monate in Indien. Zunächst wurde ich eingeladen von einem jesuiten Mitbruder, der gesagt hat, mach doch mal bei uns in Indien, in Pune an der Hochschule ein kleines Seminar über die Frage, was passiert, wenn ein Land entwickelt ist. Wir in Indien sind unterentwickelt und ihr in Deutschland seid entwickelt. Gibt es dann andere Probleme? Da habe ich dann ein paar Tage Seminar gehalten in Pune in Indien und habe kennengelernt Sozialrevoluzzer, zum Teil waren sie wirklich Revoluzzer mit Karl Marx in der Tasche und habe dort, sagen wir mal, Leute von 20 verschiedenen Gruppen kennengelernt. Manche waren wirklich ganz marxistisch, andere waren befreiungstheologisch, andere, also sie waren sehr unterschiedlich. Und zu diesen Gruppen bin ich dann rumgereist, zu einigen von ihnen in Südindien und habe sie besucht und habe sehr viel auf Böden und auf Tischen geschlafen. Halt wie das die einfachen und armen Leute in Indien tun, bin mit Bahn und Bussen gefahren, alleine, irgendwo verloren in Indien, aber bin immer wieder bei Jesuiten untergekommen. Also das war eine tiefe Erfahrung, 3 Monate lang. Ja, nach dieser Münchner Zeit kam dann plötzlich der Ruf, wie wär's, du würdest kirchlicher Beauftragter beim ZDF in Mainz. Der kirchliche Beauftragte ist verantwortlich dafür, die Sendungen aus der Kirchenredaktion katholisch zu begleiten, wenn man es negativ ausdrückt, zu zensieren, wenn man es positiv ausdrückt, konstruktiv zu begleiten, damit diese Sendungen dem entsprechen, was die Kirche sich vorstellt. Die Abstimmung zwischen meiner Funktion und dem Redaktionsleiter war durch das ZDF und die Kirche nicht gut gemacht. Deswegen habe ich nach 2 Jahren gesagt, danke, ohne mich. Der Redaktionsleiter hat ständig gemeint, ich mische mich ein in Sachen, die mich nichts angingen und Kirche und ZDF haben das nicht gut geklärt, so dass ich dann mich abgemeldet habe. Dann hatte mein Provinzoberer in München die Idee, dass ich nach Eichstätt gehen könnte und sollte, um dort Laientheologen während deren Studium zu begleiten, seelsorglich. Das war schon fest ausgemacht, aber dann kam ein drüberstehender Ordensoberer und sagte, wie wär's, du gingst zu Radio Vatikan nach Rom. Und ehrlich gesagt hat mir das gleich viel besser gefallen, nicht wegen Rom, sondern wegen der weiten Welt. Eichstätt schien mir ein bisschen eng, obwohl ich sagen muss, ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich bei Radio Vatikan genau zu tun hatte. Ich hatte kaum eine Ahnung, habe natürlich nie in meinem Leben Radio Vatikan gehört. Ich gehörte zu den Normalmenschen, die Radio Vatikan nicht hören. Und bin am 1. September 1982 dort angetreten und habe dann also gesehen, was zu machen ist. Habe dann das Radiohandwerk eigentlich nach dem Prinzip Learning by Doing gelernt, hatte natürlich vom ZDF schon ein bisschen eine Ahnung, wie man Rundfunksätze bauen muss und so weiter. Damals war das Radiomachen bei Radio Vatikan noch ein bisschen anders als heute. Man konnte auch mittellange Texte vorlesen einfach, hat vielleicht ein bisschen Musik dazwischen gemacht, aber jedenfalls war nicht der Anspruch, auch unterhaltsam zu sein oder dass Beiträge nur 2:30 sein durften. Damals gab es noch keine Privatradios und keine Privatfernsehsender und deswegen waren die Öffentlich-Rechtlichen unter sich und hatten die Regeln, die eben dann im Laufe der Zeit etwas verändert wurden. Also als ich nach Rom kam, habe ich erstmal Radio Vatikan kennenlernen müssen. Aber dann habe ich eben erfahren, dass Radio Vatikan im Jahr 1931 von Papst Pius XI. Gegründet wurde. Und man kann sich fragen, wozu, was soll Radio Vatikan? Ich würde den Sender nicht einen Missionssender nennen, denn wir erreichen ja im Grunde genommen nur solche Leute, die schon an unserem Stoff interessiert sind. Das heißt, es sind nicht nur Katholiken und vielleicht auch nicht nur Christen, sondern Leute, die eben an dem Stoff interessiert sind. Der Stoff ist natürlich katholische Lehre, christliche Lehre, aber auch Menschenrechte, Freiheit, Befreiung, Menschenwürde, alles, was damit zusammenhängt. Im Radio Vatikan senden derzeit etwa 40 Sprachredaktionen, die deutschsprachige ist eine von ihnen. Und jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Also erstens mal gibt es niemand über dem Redaktionsleiter oder auch über den Redakteuren, der zensiert oder kontrolliert. Jeder, der dort arbeitet, muss einfach wissen, was geht und was nicht geht. Das heißt, man hat die Schere im Kopf. Aber das darf man sich nicht so vorstellen, dass man immer Angst hat, jetzt kommt jemand vom Vatikan, haut dir über den Schädel, weil du was gesagt hast. Sondern nehmen wir mal an, gerade die kritischen Dinge, Frauenordination, Abtreibungs-, diese Konfliktberatungsstellen etc., da ist unsere Aufgabe, die Hörerinnen und Hörer einfach sauber und sachlich zu informieren. Einfach zu den kritischen Fragen, als Helmut Kohl und Bundespräsident Herzog und viele Kirchenleute gesagt haben, die katholische Kirche soll in der Schwangerschaftskonfliktberatung drin bleiben. Das haben wir gemeldet. Das heißt, man muss nicht Meldungen unterdrücken, aber man muss nicht dazu sagen, die haben aber Recht oder die haben Unrecht, sondern man muss einfach die Hörer informieren. Radio Vatikan kostet natürlich auch Geld. Dem Papst kostet das Radio jetzt pro Jahr etwa zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Das sind die 40 Sprachen. Rund 400 Angestellte, das heißt die Hälfte Redakteure aus 60 Ländern, glaube ich, also in allen möglichen Sprachen. Die Auswahl der Sprachen jetzt hat im Grunde genommen Stalin gemacht. Nämlich indem Stalin mit seinen Leuten bis an die Elbe marschiert ist, musste man praktisch alle Sprachen, die damals, alle Länder, die kommunistisch wurden, abdecken. Ich habe vor allem am Anfang immer gesagt, Meldungen, die mit Kirche und Religion zu tun haben, die von einer großen Zeitung in Deutschland gebracht werden, die sind für uns unbedingt wichtig, weil wenn es die Zeitung bringt, dass Meißner oder Lehmann oder Wetter dies oder jenes gesagt hat, wenn das die Zeitung bringt, dann müssen wir das auch bringen, weil die Leute erwarten ja von Radio Vatikan, dass wir das religiös-kirchlich Wichtige, christlich Wichtige, dass wir davon sprechen. Das, was wir aus einer Papstenzyklika oder einer Papstrede rausziehen, wird uns auch nicht vorgekaut. Ich persönlich würde eher sogar als Chefredakteur den Text schriftlich unterstreichen, was ich für die wichtigen Passagen halte. Wir bringen manchmal Sachen, die mit Ethik zu tun haben, die in anderen Medien, weil wir dauernd uns mit dem Kinderkriegen und mit dem Rauchen auseinandersetzen, über nichts Vernünftiges mehr nachdenken können. So, dann kommen wir vielleicht zum Papst. Also ich bin sehr oft mit Johannes Paul II. Um die Welt geflogen. Bei den Reisen ist es vielleicht weniger interessant, als man denkt, weil man sitzt praktisch in einem Studio, zwischen Studio und Hotel hin und her den ganzen Tag, arbeitet viel, sieht vom Land wenig. Also es ist nicht so spannend, mit dem Papst auf Reisen zu sein. Man reist lieber alleine, dann sieht man viel mehr, weil mit Papst heißt, ich habe seine Reden, muss sie zusammenfassen, muss berichten, was die Leute gemacht haben im Studio. Aber natürlich war die ganze Zeit mit Johannes Paul II. Schon wahnsinnig spannend. Man muss sich daran erinnern, dass Gorbatschow beim Papst war, kurz rund um den Fall der Mauern, und dass der Papst durch das Brandenburger Tor marschiert ist mit Kohl zusammen. Und dass er in Nicaragua, da waren die Kommunisten an der Regierung, da sollte ihm das Mikrofon abgeschaltet werden von irgendeinem Techniker von dem Land und die wollten irgendwelche Revolutionslieder singen. Und das war also sehr konfliktreich. Und als der Papst in Ungarn war, gab es in Moskau einen Umsturz. Und bei solchen Umstürzen sagt ja der Papst normalerweise irgendetwas. Aber wenn er in einem fremden Land ist, kann er nicht als Staatsoberhaupt Moskauer Vorgänge kommentieren. Und dann natürlich am aufregendsten eigentlich, wo er gestorben ist und wo dann die Millionen unangemeldet, ohne Hotelzimmer, ohne Essen, ohne Schlafsack nach Rom kamen und Millionen von Menschen da standen, um nach St. Peter reinzukommen. Das war wirklich wahnsinnig bewegend. Wenn ich so auf das ganze Pontifikat von Johannes Paul II. Zurückblicke, dann muss ich sagen, dieser Johannes Paul II. Hat es verstanden als eine herausragende Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die eben durchs Fernsehen und das Radio in die ganze Welt gekommen ist, auch sehr subjektiv zu sein. Er hat sozusagen seine Frömmigkeit auch in seinen Gesten gezeigt, nicht nur den Bodenkuss, sondern auch, wie er sehr anders als sein Nachfolger Benedikt, sagen wir mal, auch sehr den Kopf in die Hand gestützt oder an den Stab gestützt, ruhig gezeigt hat, wie menschlich er ist. Ich würde sagen, die größte Begabung von Johannes Paul II., außer seinem gelebten Glauben, war seine Fähigkeit, eine Regie zu führen. Oder ich würde auch noch sagen, dass er ein Schauspieler war. Das kann negativ klingen, weil wie wenn er nur gespielt hätte. Aber er hat sich selber gezeigt. Johannes Paul II. War in vielen Bereichen auch inoffiziell. Man muss noch einmal den Bodenkuss kommentieren. Das ist theatralisch und echt. Vor allem hat mir neulich ein indischer Mitbruder gesagt, als er das gemacht hat, da haben wir Inder alle gedacht, das ist einer von uns, weil nicht nur Hindus und Muslime, sondern auch Christen in Indien, wenn sie in einen Tempel kommen oder in ihren Gotteshaus kommen, den Boden küssen. Er verstand wirklich Regie zu führen, auch das ganze heilige Jahr 2000 mit den Schuldbekenntnissen, mit der Türöffnung, auch mit dem Messgewand, das er da anhatte. Neulich hat mir ein Mitbruder gesagt, Johannes Paul II. War ein Papst zum Sehen, Benedikt ist ein Papst zum Hören. Auch wie er dann vor seinem Sterben, vor seinem Tod, sein Leiden nicht versteckt hat. Man könnte, wenn man wahnsinnig kritisch sein will, ja auch sagen, wollte er Mitleid heischen oder was? Nein, ich glaube, er wollte auch gerade den Leidenden zeigen, dass man sich nicht verstecken muss, dass das auch dazugehört. Ja, und er wusste natürlich auch, dass die Leute das ihn gerne sehen wollen. Johannes Paul II. Passte wirklich in diese unsere Welt. Und das ist genau mein Anliegen, dass die Leute auch das wissen von den Päpsten, was sie für gut und richtig halten, nicht nur das, wo sie sich ärgern drüber. Und damit komme ich dann vielleicht schon zu Papst Benedikt. Denn als er gewählt wurde, habe ich in meinem Studio gedacht, jetzt wird ein Schrei durch ganz Deutschland gehen, inklusive meiner Familie, um Gottes Willen Benedikt, um Gottes Willen Ratzinger. Warum war das Ratzinger-Image so negativ? Gut, als Benedikt gewählt wurde, kann ich nur sagen, hier ist einer gewählt worden, der mich persönlich auch kennt. Ich habe ihn im Jahr 1969 in Tübingen, als er dort doziert war, erstmals besucht. Und dann kam er Anfang 82 oder Ende 81 nach Rom als Kardinal Glaubenskongregation. Und ich ein halbes Jahr später, wir begegnen uns per Zufall irgendwo am Petersplatz. Und dann sagt er, Pater Gemming, Sie sind auch da, was hat Sie hergeschlagen? Und so kann ich ganz eine Kleinigkeit oder zwei Kleinigkeiten persönlich erzählen. Erstens hat er mich an Weihnachten, sagen wir 83 oder 84, zum Tee und Abendessen eingeladen in die Wohnung als Kardinal. Und ich hätte ihm damals gerne kritische Fragen gestellt, aber erstens war Weihnachten und ich wollte ihn nicht ärgern. Und zweitens fühlte ich mich auch theologisch zu schwach auf der Brust, denn wer weiß, hätte er gesagt, Pater Gemming, das steht aber in dem oder jenem Lehrbuch, und hätte dann gelächelt und gesagt, also lesen Sie mal nach. Doch, ich habe ihn schon einmal etwas kritisch gefragt, nämlich muss man einem Theologen, der abweicht von der katholischen Lehre, wie zum Beispiel Küng oder Drewermann, muss man dem die Lehrerlaubnis entziehen, wird es nicht reichen, mitzuteilen, diese oder jene These von dem oder jenem Theologen entspricht nicht der katholischen Lehre. Das reicht ja, wenn die ganze Welt weiß, dies oder jenes ist nicht mehr katholisch. Aber dann hat er gesagt, nein, das geht aber doch nicht, wenn jemand einen Lehrstuhl hat in der katholischen Fakultät, dann muss das, was er dort lehrt, auch der Lehre entsprechen. Das ist sein Auftrag. Das ist das eine. Und das andere war, als ich einmal ihn interviewt habe und mit einer neuen Brille mit dünnem Rand dahin kam. Vorher hatte ich immer eine dicke Brille mit dickem Rand. Und dann sagte er am Schluss des Interviews, Pater Gemming, Sie haben eine neue Brille. Da habe ich gedacht, meine Güte, was der alles sieht. Der hat doch angeblich so viel gescheite Sachen im Kopf. Dann wurde er also im Frühjahr 2005 zum Papst gewählt. Ich hatte damals wahnsinnig viel Arbeit, musste sehr viel am Fernsehen sprechen, in allen möglichen Fernsehsendern in Deutschland. Und dann stand der Weltjugendtag vor der Türe. In meinen Ferien in Tirol erreichte mich ein Telefon. Du sollst den Papst interviewen für Radio Vatikan auf Deutsch vor dem Weltjugendtag. Dann kam noch ein Cheftechniker mit, dann haben noch ein Chauffeur und wir waren zu viert und sind also rausgefahren nach Castel Gandolfo. Und dann hat er gesagt, worum geht's? Dann sage ich, ja, Weltjugendtag. Und haben Sie Fragen? Ja, habe ich Fragen. Und dann habe ich ihm also die Fragen gestellt und nach einer Viertelstunde war alles vorbei. Adieu, Wiedersehen, vielen Dank. Und dann kam das Fernsehinterview vor seiner Bayernreise. Und er hat in seiner Weisheit, sage ich mal, entschieden, wir machen das für drei deutsche Fernsehstationen und Radio Vatikan Deutsch. Also ARD, ZDF, Deutsche Welle und Radio Vatikan. Und wenn die Leute, die uns jetzt hier hören, sich erinnern, da saß also auf der einen Seite Papst Benedikt und auf der gegenüber saßen vier dunkel gekleidete deutschsprachige Journalisten. Mir war das Ganze sehr viel zu steif. Im Rückblick denke ich, das war wie ein Prüfling, Ratzinger, Benedikt, der von vier strengen Prüfern geprüft wurde. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Es kam kaum ein Lächeln auf. Der Schüler Ratzinger hat seine Antworten brav und korrekt gegeben, hat eher nicht die Professoren angeschaut, sondern runtergeschaut. Und mir ist es dann gelungen, ihn ein bisschen zum Lächeln zu bringen. Und das war ausgesprochen doof. Man hat gemerkt, dass er zitterte vor den vier Journalisten. Und es war 45 Minuten vorgesehen, aber nach 36 Minuten hatte der Schüler alle Fragen brav beantwortet. Und meine Kollegen haben also auch nicht gewagt, noch Fragen zuzufügen, obwohl wir das gedurft hätten. Das war extra erlaubt worden. Und ich bin den Kollegen dankbar, dass sie so steif waren, denn dadurch konnte ich mich ein bisschen positiv von ihnen abheben. Die einstige deutsche Stimme von Radio Vatikan, Pater Eberhard von Gemmingen, der in einer Woche 80 Jahre alt wird, in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Ursula Deutschendorf. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann wie gewohnt um 18.05 Uhr und 22.05 Uhr mit einem Mann, der 90 Jahre alt wird, der Schriftsteller Edgar Hilsenrath. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.